Interesse daran, wenn ich Lieder schreibe, ist, wenn Leute sich die echt zu Herzen nehmen. Kaum veröffentliche ich ne neue Scheibe, sieht man diese Leute gleich zu Werke gehen. Sing ich Lieder über Schnäpse oder Trockenfisch, bringen sie mir zu Konzerten beides mit. Auch bei anderem Zeug passiert das wieder hoffentlich, darum sing ich dieses Lied. Gib mir Gold, gib mir Gold, ich will, dass der Rubel rollt. Gib mir Laster voller Zaster, steuerfrei und unverzollt. Gib mir Gold, oh gib mir Gold, gib mir Gold, gib mir Gold. Mach den Laderaum mir voll, füll mein Ranzen mit Finanzen, frag mich, was das Ganze soll. Gib mir Gold, oh gib mir Gold. Wenn die Leute wollen, dass ich für sie spiele, laden sie mich gern zu sich nach Hause ein. Und sie haben noch ein paar Gäste, gar nicht viele, und sie bieten mir viel Schnappes, Bier und Wein. Schlafen könnte ich auf dem Sofa in der Laube hier und bekäme sogar ein warmes Abendbrot. Dann bedanke ich mich höflich und erlaube mir ein Gegenangebot. Gib mir Gold, gib mir Gold, ich will, dass der Rubel rollt. Gib mir Laster voller Zaster, steuerfrei und unverzollt. Gib mir Gold, oh gib mir Gold, gib mir Gold, gib mir Gold. Mach den Laderaum mir voll, füll mein Ranzen mit Finanzen, frag mich, was das Ganze soll. Gib mir Gold, oh gib mir Gold. Komm mir nicht mit Freibier oder so einem Stuss. Schnaps ist kann, Kapital ist muss. Ich tu wirklich alles, solange ich profitier. Willst du was von mir? Dann gib mir Gold, gib mir Gold. Ich will, dass der Rubel